den ersten Atemzug von jedem Kind. Noch bevor es auf die Welt kommt, ist es bevorurteilt. Vielleicht ist es zu entscheiden, ist Geschlecht noch nicht bereit. Woher soll es wissen, was es wirklich will? Wen mit Glück zu küssen, ist ein ungestecktes Ziel. Ja, auch dein Kind wird in den Zwängen stecken. Irgendwann wird es an deinem Druck verrecken. Und wenn du dein Kind überforderst oder nicht es selbst sein lässt, dann darfst du dich auch nicht darüber wundern, wenn es eines Tages mal nicht auf dich hört. Wenn es eines Tages die Leben von anderen Kindern und die ihrer Eltern mit Krallen zerstört. Für ein Kind, das an den Zwängen der Eltern erstickt.